namenlos. Führt unser Weg durch Nacht und Leid zum Licht. In unseren Herzen müssen wir sie sind nicht tot. Sie leben. Sie leben. In jeder Fahne, der wir folgten. In jedem Stahl, in jeder Faust. In allen Stürmen, die uns glauben wollten. Die falschen Dümer, die das Land hinweggebraucht. Sie leben. Von der wir folgten. Kraft zum Sieg gegeben.